Hei, dei, dodel, fresten sagt for nodel. Leier seg opp til hovel, fang hun sa deg, og de nodel grann. Hei, dei, dodel, fresten sagt for nodel. Leier seg opp til hovel, fang hun sa deg, og de nodel grann. Hoppa! Å, det holdt seg til ganske nodel, freser jeg nodel deg, baby. Ha, ha, ha, som fräser sig dess foder all. Ei, dei, dodel, dei, August svär di ende, ei, svär di en din hingerstar som fräser sig dess foder all. Hoppa! Hej, du, di ende, ei, spärre! Di fräser sig dess ande foder! Hej, August! Dei Dolge, farmer über die Wolke, farmer noch die Zweigoni, bei die Alfweis Annemarie. Ei, dei Dolge, farmer über die Wolke, farmer noch die Trittkoni, umzug mir die Weis Annemarie. Hey, da! Ich fahr noch die Zweigoni, und unter Freibzug.